sat down, looking at the sea, hardly talking. Then you said, everything must change, but I don't know where to begin. I think I bit my tongue, trying hard to give you an answer. But the waves washed away every word I tried to say. It was a quiet scene, some abandoned houses gave us shelter. I put a light on, you put aside your fears for a while. Our thoughts as well. Den Sunday Service, ihr hört das freie Senderkombinat FSK zu empfangen in Hamburg auf 93,0 MHz und vielleicht wird das Ganze auch bei einer der vielen anderen Stationen, wo der Sunday Service dann immer ein paar Tage später läuft, zum Beispiel in Halle bei Radio Korax oder in Chemnitz bei Radio T oder seit neuestem auch in Schwäbisch Hall bei Radio Störfunk, alles kleine und nicht kommerzielle Sender sozusagen, die gutes Programm haben. Und ja, hier geht's jetzt weiter in der zweiten Stunde, wie gewohnt mit den Konzerttipps. Eben gerade ging es los mit Velojet, einer sehr sympathischen Band aus Wien, aus Österreich kommen. Sie haben mit Panorama vor kurzem eine sehr schöne Platte vorgelegt, mit vielen guten Songs drauf. Mal laut, mal leise, mal bombastisch, mal reduziert, immer irgendwie Richtung Indie. Pop, mal auch ein bisschen Indie-Rock vielleicht dabei, aber eher weniger. Ihr könnt VeloJet live erleben. Sie spielen in Astra-Stube und zwar am Mittwoch, den 22. Januar. Dann am Donnerstag ist Elephant zu Gast in der Prinzenbar. Eine Dame aus Stockholm, die eher so Richtung Global Beats und Hip-Hop-Musik macht. Das macht sie sehr, sehr gut. Ich habe leider kein Soundbeispiel für euch dabei, aber auf jeden Fall ein Tipp, den man vielleicht auch so mal beherzigen könnte. Also Elephant am Donnerstag in der Prinzenbar. Und dann am Freitag spielen Tante Polly in der Motte. Tante Polly sind drei Herren aus Hamburg, die Lieder über den Kiez machen und demnächst mit Hitzefrei ihr Album veröffentlichen werden. Im Februar wird das sein. Jetzt vorab schon mal zweimal Konzerte und zwar Freitag und Samstag in der Motte. Hier kommt ihr Track 7 Jahre. Bin ich auf See gewesen. 7 Jahre hab ich nur deinen Brief gelesen. Oh, immer und immer wieder. Und ich schenkte dir all meine Lieder, die ich aufs Meer hinaussang und wimmerte, hauchte und säuselte, lachte und weinte und flüsterte und schrie. Doch du hörtest sie nie. Sieben Jahre habe ich den Sinn gesucht, hab 7 Jahre lang in den Wind geflucht. Oh, dem Sturm konnte ich alles sagen und ich stellte ihm all meine Fragen, die ich aufs Meer hinaus sang und wimmerte, hauchte und säuselte, lachte und weinte und flüsterte und schrie. Doch du hörtest sie nie. Bin ich auf See gewesen. 7 Jahre hab ich nur deinen Brief gelesen. Oh, immer und immer wieder. Und ich schenke dir all meine Lieder, die ich aufs Meer hinaussang und wimmerte, hauchte und säuselte, lachte und weinte und flüsterte und schrie. Doch du hörtest sie nie. Das waren Tante Polly, die veröffentlichen ihr Album Hitzefrei im Februar. Tracks daraus, wie den gerade eben gehörten Song 7 Jahre, könnt ihr schon mal vorab hören. Und zwar am Freitag und Samstag, den 24. und 25. Januar, spielen Tante Polly in der Motte. Am gleichen Tag etwas Eigenwerbung. Der Sunday Service legt mal wieder Platten auf. Das ist lange Zeit nicht mehr der Fall gewesen. Jetzt geht es mal wieder so ein bisschen los. Und zwar im Hafenklang oben im Goldenen Salon, heißt es, bei der FM Tanzclub, mit unter anderem den Sunday Service an den Decks. Los geht's ab 22 Uhr. Wenn ihr kommt, sagt mal hallo. Ich freue mich über Konversation und gemeinsam Getränke schlürfen natürlich. Am Samstag dann geht's weiter mit einem Konzert im Übel und Gefährlich. Da spielen die Marihuana Death Squads, die wir schon mal hörten vorhin, im Vorprogramm von Polisar. Die ist hier zu hören mit einem Track von ihrem Album Shulamith, I Need a Dollar. Das waren Polisar mit I Need a Dollar. Sie spielt live mit Band zusammen mit The Marihuana Death Squads. Und zwar am Samstag, den 25. Januar im Übel und Gefährlich. In der Asserstube spielen zwei Bands aus Hamburg. Zum einen Pau, zum anderen Marfa. Letztere hören wir hier zuerst mit einem Track einer EP, die sie vor kurzem veröffentlicht haben. Roller Skate Skinny heißt die. Hier kommen Marfa und ihr Song I Hate Sunshine. We'll be right back. 1A-Gitarrenpop hier mit der Band Marfa. I Hate Sunshine, ihr Track gerade eben. Ihr könnt die Band live erleben. Am Samstag, den 25. Januar, spielen sie in der Astra-Stube. Zweite Band auf der Bühne an diesem Abend sind Pau. Pau sind, man kann eigentlich fast sagen, die Nachfolgeband von Yolanda. Yolanda, eine Hamburger Post-Rock-Band, die leider nicht mehr musiziert, weil die Mitglieder sich in alle Winde verstreut haben. Aber zwei von Yolanda machen Musik jetzt mit zwei weiteren neuen Mitgliedern als Pau. Und die veröffentlichen am Samstag ihr erstes Mini-Album, kann man sagen. Populism heißt das. Wir hören hier den Track Class Will Show. Will Show. Das war ein Track von Pau. Wie gesagt, die Nachfolgeband von Yolanda. So ein bisschen klingt es auch Yolanda-like, vor allen Dingen was die Gitarren-Sounds betrifft. Aber ansonsten auch viel neue Einflüsse für mich, so Richtung Field Music und School of Language, also was die Brewers-Brüder in Norden Englands machen. Das wird hier bei Pau auf ihrem Mini-Album Pau-Pulism schon ein bisschen aufgegriffen. Die Band, wie gesagt, spielt am Samstag in Astra-Stube CD-Release-Konzert und deshalb noch ein weiterer Track, Runner. Below the towers in the streets, moving faster, feel my heartbeat between the scrapers on the pavement, working harder, feel my heartbeat, runner. Thank you. gonna keep on running. In the mountains, in the fields, breathing deeper, feel my heartbeat. At the seaside, on the beach, trying harder, feel my heart weep. Runner, keep on running. Take your time, stop for a while. Runner, keep on running. Take your time, wait for a smile. Pau und ihr Track A Runner. Pau und Martha, zwei Bands aus Hamburg, haben ein Heimspiel und spielen am Samstag. Das ist der 25. Januar in Astra-Stube. Das Ganze dann auch hier von dieser Seite. Konzerttipp der Woche. Der besondere Tipp vom Sunday Service. Am gleichen Tag, am Samstag, gibt es ein Dreierpack im Knust. In der Veranstaltungsreihe Passion Victim treten dort auf unter anderem Kevin Devine, der amerikanische Songwriter, hier zu hören mit seinem Track Between the Concrete and Clouds. Walked in the world, became a Catholic, the oil and the guilt. Mind when they start the Sunday and Saturday night. Das war Kevin Devine, der spielt am Samstag im Knust, ebenfalls dabei sind We Invented Paris, eine Band, die aus der Schweiz kommen und die hier zu hören sind mit ihrem Track August Picard. Ein Track von We Invented Paris, die Band aus der Schweiz, die angeblich Paris erfunden hat, dazu könnt ihr sie mal ausfragen, spielt am Samstag im Knust im Rahmen von Passion Victim, einer Konzertreihe, die zum 5. Mal stattfindet. Ebenfalls dabei sind die Striving Vines aus Dänemark. Hier ihr Sound of Tomorrow. Thank you. Tomorrow, das war ein Track von den Striving Vines. Die Dänen spielen im Knust zusammen mit Kevin Devine und We Invented Paris am Samstag, den 25. Januar. Ebenfalls Samstag ist Ada zu Gast im Nachtasyl, die aus Köln stammende Produzentin, Sängerin, DJ und ja, sonstige natürlich immer natürlich auch Künstlerin. Tritt auf, hier ihr Track, wie hast du noch gleich, The Jazz Singer von ihrem Album Meine zarten Pfoten, auch schon glaube ich 2 Jahre her, dass diese Platte erschienen ist. The Jazz Singer, ein Track von Ada. Ihr könnt sie erleben. Sie ist am Samstag zu Gast im Nachtasyl. Das ist der 25. Januar. Dann kommen wir zu Sonntag, den 26.01. Die Girls in Hawaii, eine Band aus Belgien, spielen im Knust, spielen dort Tracks von ihrem neuesten Album Everest, wie zum Beispiel den hier, Mrs. Doch nochmal die CD verabschiedet. Schade eigentlich, aber der Song wäre auch fast durch. Girls in Hawaii mit Mrs., ob es am Player oder an der CD lag, keine Ahnung, war eine richtige CD, nichts gebrannt oder sowas. Sollte eigentlich durchlaufen hier, ne? Egal, Girls in Hawaii spielen am Sonntag, den 26. Januar im Knust. Und ja, für alle Fans der belgischen Popmusik, vielleicht ja auch ein Pflichttermin. Am Montag dann sind Glasvigas zu Gast. Die Band aus England ist ja ziemlich big und sollte eigentlich im ziemlich kleinen Molotow spielen. Das wurde verlegt, nicht weil es zu klein ist, sondern weil das Molotow natürlich nicht mehr aufhat und das Ganze jetzt im Knutz stattfindet, wo es sicherlich auch platzmäßig eher hinpasst. Hier kommen Glasvigas mit ihrem Track Choices. I don't wanna leave home, but my house is falling down. I don't wanna be alone, but there's no one else around. I don't wanna make a noise, but the silence is killing me. I don't wanna learn a new dance routine, but this loneliness is a ring of roses circling me. Still have choices. I don't wanna swim, but my boat is capsizing out. I don't wanna keep running, but the ground is a fire still burning. I don't wanna lose, but I got nothing left to gamble. I don't wanna beg, but I don't want. Fake cry. to stay. I don't wanna stay inside, but what goes on behind my closed door? I said I don't know. I don't wanna look, but avoiding it's even more perverted. I don't wanna hear, but trusting you gathers all my rage. I still have choices. I still have choices. I don't wanna carry your jealous void, but time can suffocate the vibration of your voice. I don't wanna be told, but independence is hard to hold. I don't wanna pretend, but don't want to remember way back then. I don't wanna die, but I don't want to live, not really alive. Still have choices. I still have choices. Das waren Glass Vegas. Die sind dem Pathos, wie man hören konnte, nicht abgeneigt. Und ihr könnt die Feuerzeuge anmachen. Glass Vegas spielen live am Montag, den 27. Januar im Knus, das Konzert verlegt. Ehemals sollte es im Molotow stattfinden. So viel zu den Konzerttipps hier vom Sunday Service. Gerade mal ein paar Wochen alt das Jahr. Schon eigentlich fast wieder für eine Stunde Programm hier. Das ist doch eigentlich gar nicht schlecht. Das Jahr fängt einigermaßen gut an. Weiter geht's hier mit Aloha Input. Die Band besteht aus Chico Beck, Markus Grassel und Florian Kreier, haben im Herbst mit Anysome eine Platte veröffentlicht, die ich in vielen Jahresbestenlisten gefunden habe und die auch nicht schlecht ist, aber nicht wirklich zu den Top, sage ich mal, gehört. Trotzdem hier nochmal ein Track draus, Problems. We'll be right back. end up in strangers, mother said. No, no, no, no. And I won't pay the bills, my brother said. Das waren Aloha Input mit ihrem Track Problems. Ihr Album Anysome erschien im Oktober und ja, einen Tick später im November. Das neueste Album von Juana Molina aus Argentinien. Wet 21 heißt das Ganze und hier ihr Track Lo Decidí Yo.